Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles hochgebet Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Allahs Gesandter Muhammad ist sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah azza wa jal zu fürchten, sich vor ihm vorzusehen, sich auf den Tag der Begegnung mit ihm subhanahu wa ta'ala vorzubereiten, indem man nach seinem Buch lebt, indem man nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebt, sich an der Gemeinschaft der Muslime festhält, indem man Allah subhanahu wa ta'ala um Festigung bittet, denn Allah ist derjenige, der unsere Herzen festigt und sie wendet, so wie er will subhanahu wa ta'ala. Ich möchte euch, liebe Geschwister, am heutigen Tag eine Begebenheit teilen, die stattgefunden hat in jüngster Vergangenheit. Und zwar ist ein Mann gestorben und wie dem auch sei, jeder Mensch wird diese Sache durchmachen. Es geht nicht um den Tod an sich, aber es geht hier darum, wie es zustande gekommen ist und was nach seinem Begräbnis oder nach seinem Tod oder während seinem Begräbnis geschehen ist. Dieser Mann aus Tunesien, wir haben gehört, dass er ist ins Krankenhaus gekommen und er wusste nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn geschrieben hatte, dass er dieses Krankenhaus betreten wird, lebendig, aber dieses Krankenhaus nur verstorben verlassen wird. Eine Sache, die vielen Menschen passiert. Wie dem auch sei, wer hat davon mitbekommen, das ist die Frage. Die Moscheegemeinschaft, unsere zumindest, hat davon fast nichts mitbekommen oder gar nichts, bis nach dem Tod. Und die anderen Moscheegemeinschaften offensichtlich auch nicht. Denn es war eine Person, die weder ihre Gebete in der Gemeinschaft verrichtet hat, noch sich in der Gemeinschaft zu bestimmten Anlässen hat blicken lassen, wie zum Beispiel zum Eid-Gebet, oder zu was weiß ich, irgendeiner Veranstaltung. Eine unbekannte Person. Eine Person, die weit weg von den Muslimen gelebt hat und sehr nahe zusammen mit den Ungläubigen gelebt hat. Seine Frau war Christin und seine Kinder, sogar Gott bewahre, waren Christen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie weit er abgedriftet sein muss von seiner Religion. Manche Geschwister haben von ihm mitbekommen, vor seinem Tod, und waren bei ihm und haben ihn auch eingeladen, zur Moschee zu kommen, aber er weigerte sich und er wollte nicht. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm seine Zeit ablaufen lassen, genauso wie jeder von uns eines Tages seine Zeit abläuft. Als die Geschwister davon erfahren haben, dass er gestorben ist, haben sie seine Frau kontaktiert und seine Kinder oder Tochter kontaktiert und wollten ihre Aufgabe gegenüber einem verstorbenen Muslim erfüllen, so wie man das normalerweise macht. Und dazu gehört natürlich die Todeswaschung, die Waschung des Leichnams auf die islamische Art. Dazu gehört es, den Leichnam in Leichentücher zu wickeln. Dazu gehört es, ein Totengebet für ihn zu verrichten, Janaza-Gebet auf Arabisch. Dazu gehört es, dass er in den Gräbern der Muslime begraben wird, dass die Muslime wissen und damit, wenn jemand zu dem Friedhof geht, auch für ihn Bittgebete sprechen kann. Dazu gehört es, dass man für ihn auch sein Testament ausführt, denn vielleicht hat er bestimmte Dinge gewünscht, wer ihn waschen soll, wer ihn begraben soll, wer für ihn beten soll, wie sein Erbe, ein Teil seines Erbes verteilt werden soll. All diese Sachen gehören zum Testament dazu. Und die Geschwister haben seine Frau und Familie kontaktiert und ob ihr es vorstellen könnt oder nicht, aber seine eigene Familie hat sich geweigert und sie wollten nicht, dass dieser Verstorbene gewaschen wird nach den islamischen Riten. Und auch nicht, dass er in die Moschee gebracht wird. Die haben gesagt, er dann wenigstens, wenn er nicht gewaschen wird und nicht in Leichentücher gelegt wird, dann wenigstens bringt ihn in seinem Sarg, wo er ist, in die Moschee, damit wir für ihn ein Totengebet machen können, was nicht mal 2-3 Minuten dauert. Und die Frau hat gesagt einfach nein. Und die Geschwister konnten nicht mehr machen als das. Sie konnten nicht mehr machen als sagen, La hawla wa la quwwata illa billah. Denn wir haben keine Kraft und keine Möglichkeit, wir haben keinen Zugang zu solchen Menschen, außer dass wir sie versuchen, mit ihnen zu reden. Und dann ist mir bewusst geworden, Gott bewahre, wie dein eigener engster Verwandter, und selbst wenn es deine eigene Ehefrau ist, plötzlich von heute auf morgen zu deinem Feind werden kann. Denn Allah Azza wa Jal sagte im Koran Karim sinngemäß übersetzt, der Tag der Auferstehung, an dem der Mensch vor seinem eigenen Bruder fliehen wird und vor seiner Mutter, vor seinem Vater und vor seiner Gefährtin, seiner Ehefrau und vor seinen eigenen Kindern wird bewahren. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, die engsten Freunde, das heißt die engsten Freunde in diesem Leben, sie werden an jenem Tag einander Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. Na'am. Wenn deine Frau in einer Religion stirbt, nicht außer dem Islam, und du stirbst als Muslim, sie wird dein Feind sein. Und du wirst ihr Feind sein. Und du wirst vor ihr fliehen. Und sie wird vor dir fliehen, denn Allah hat es so im Koran Karim gesagt. Deswegen die Frage, lieber Bruder, ich weiß, dass es unter uns viele gibt, die diese Sache erleben. Und ich habe Angst, dass es manche von uns gibt, denen es so ergehen wird, wie diesem Bruder, der gestorben ist. Liebe Geschwister, deswegen, ich frage dich, ist dir das egal? Träumst du? Schläfst du? Bist du unachtsam? Schiebst du das hinaus? Wie dem auch sei, lieber Bruder, ist dir egal, wer dich wäscht? Ist dir egal, wer sich um dein Testament kümmert? Ist dir egal, wer das Totengebet für dich leitet? Ist dir egal, wo du begraben wirst? Hast du keine Schulden? Hast du keinem Menschen Unrecht getan, sodass du ihn um Verzeihung bittest? Hast du keine Sache, die du deinen Hinterbliebenen mitteilen möchtest, dass sie für dich Dua machen, dass sie für dich spenden, dass sie einen Teil deines Vermögens ausgeben auf eine Art und Weise, wie du es gerne hättest? Wie dem auch sei, die Frau hat gesagt, wenn ihr für ihn beten wollt, dann guckt die Erniedrigung, haben sie gesagt, dann müsst ihr zum Friedhof kommen, um so und so viel Uhr, und dann könnt ihr dann dort für ihn beten. Ja, aber die Frau hat eine ganz andere Vorstellung vom Gebet, als wir eine Vorstellung haben. Und deswegen, aber ich habe den Geschwistern gesagt, okay, ihr könnt hingehen, denn wenn der Sarg rausgetragen wird und dann außerhalb des Friedhofs ist oder beim Eingang, wo die Gräber nicht sind, ihr könnt für ihn beten. Wenn Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass er sogar bei einem Grab direkt gebetet hat. Ihr kennt die Geschichte von der Frau, die Moschee zu reinigen. Und als sie dann gestorben ist, haben die Sahaba radiallahu anhum sie begraben und dem Propheten nicht mitgeteilt, dass das geschehen ist, weil sie dachten, das ist eine Frau von vielen Frauen und ein Muslim von vielen Muslimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er davon mitbekommen hat, hat er gesagt, hättet ihr mir das doch mitgeteilt. Und dann haben sie ihm auf das Grab verwiesen und er ist hingegangen und hat für sie dann dort gebetet und gesagt, wahrlich, diese Gräber sind für ihre Bewohner von Dunkelheit erfüllt und Allah Azza wa Jal erleuchtet sie durch mein Gebet für sie. Aber das ist, wie gesagt, manche Gelehrte haben gesagt, dass das speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Deswegen ist es besser, dass wir das dann außerhalb machen, nicht beim Grab direkt, wie dem auch sei. Die Geschwister haben dann den Entschluss gefasst, zum Friedhof zu gehen und dort dann für den Verstorbenen wenigstens ein Gebet zu verrichten. Sie kamen dort an und haben mit Erstaunen oder auch wenig Erstaunen feststellen müssen, dass der Verstorbene, Gott bewahre, in seinem Sarg in der Kirche des Friedhofs gerade ist. Damit die Christen für ihn ihr Gebet sprechen, und auch war der Priester oder Pfarrer anwesend, damit er das Gebet für diesen verstorbenen tunesischen Mann leitet. Und wir haben uns gefragt, was sollen wir jetzt machen? Und ich meine, es bleibt nur noch übrig, dass wir reingehen und am besten noch mit den Christen zusammen beten. Natürlich, das war's. Das war's. Die Geschwister sind nach Hause gegangen und der Bruder hat nicht einmal ein letztes Gebet von Muslimen bekommen. Und ich frage mich, dieser Verstorbene, hat er nie davon erfahren, dass Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, dass jede Seele den Tod kosten wird? Hat er gedacht, er ist eine Ausnahme? Nein, das Problem ist, die Leute leben in Unachtsamkeit. Sie denken nicht daran, dass sie eines Tages, es wird ihnen genauso ergehen. Wir Muslime, weder ich als Imam noch der Vorstand der Moschee noch irgendjemand kann irgendwas machen, wenn die Familie des Verstorbenen sagt, nein, wir wollen nicht, dass er nach muslimischen Riten begraben wird. Das war's, fertig. Deswegen das Mindeste, was du machen kannst und musst, ist, dass du eindringlich deinen Verwandten sagst und Zeugen hast und das aufschreibst und dass, wenn die Gefahr besteht, wirklich, dass du das auch notariell beglaubigen lässt. Und Ähnliches passiert vor ein paar Wochen, ist auch ein afghanischer Bruder oder pakistanischer Bruder gestorben und der hat auch mit der Moschee 0, nichts zu tun. Und Gott bewahre, wer hat dann für ihn gebetet? Na, es war besser, war wenigstens nicht Christen, die für ihn gebetet haben. Aber es waren Mubtadi'a. Das waren Leute, die beim Grab sogar gebetet haben. Und Gott weiß, entweder haben sie zu Abd al-Qadir Jilani gebetet oder sie haben ihn als Vermittler, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber auf jeden Fall haben sie seinen Namen erwähnt, beim Bittgebet zu sprechen, obwohl man nur zu Allah Azza wa Jal alleine ein Bittgebet sprechen darf, möge Allah uns davor bewahren. Und all dies, liebe Geschwister, und ich frage mich, hat er kein Testament hinterlassen? War ihm das Jacke wie Hose, wo er begraben wird, wie er bestattet wird, alles egal? Sein Vermögen, wollte er nicht wenigstens, dass das gemäß der islamischen Scharia verteilt wird? Ja, dann ist doch klar, wenn du hier stirbst, dass es nicht nach dem Islam verteilt wird. So logisch. Tayyib, was ist passiert? Gar nichts. Er wurde begraben und kein Muslim weiß, wo er jetzt ist. Und kein Muslim wird für ihn beten an seinem Grab. Und kein Muslim wird eines Tages sein Grab besuchen, bis zum Tag der Auferstehung, weil wir nicht einmal wissen, wo er ist. Wenn das nicht ein schlechtes Ende ist, dann weiß ich nicht, was ein schlechtes Ende ist. Aber subhanallah, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, da wird einem bewusst, was Allah sagte, subhanahu wa ta'ala. Er sagte, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Wir haben ihnen nicht Unrecht getan. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Aber sie haben sich selbst, vielmehr haben sie sich selbst Unrecht getan. Weil, wenn du guckst, und die Leute umherum, die bei ihm waren nach seinem Tod, subhanallah, guck mal, wie gerecht Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Wie gerecht. Die gleichen Personen, mit denen er sich in diesem Leben rumgetrieben hat, die Christen, die Juden, die Atheisten, die Heuchler, was auch immer, die gleichen Personen sind diejenigen, die an seinem Begräbnis teilgenommen haben. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, ob du willst oder nicht, jetzt schon bereitest du dich vor auf diesen Tag, an dem wir eines Tages dich tragen werden und zu deinem Grab führen werden. Die Leute, die diesem Begräbnis folgen werden, das sind die Leute, mit denen du in diesem Leben verkehrst. Das sind die Leute, mit denen du in diesem Leben zu tun hast. Sie sind die gleichen Leute, die sich von dir verabschieden werden an einem Tag, an dem du, wie der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn er mit dem Begräbnis fertig war, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dass wir jetzt, sollt ihr für euren Bruder um Standhaftigkeit beten, denn jetzt wird er gerade, die drei Fragen werden ihm gerade gestellt. Und Gott bewahre, was machst du mit einem Priester um dich herum, mit anderen Christen und anderen Leuten, deren Bittgebete gar nicht erhört werden. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns ein gutes Ende erleiden lässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende schenken. Und wir suchen Zuflucht bei Allah, bei seinem Namen und bei seinen Eigenschaften, dass wir solch ein übles Ende erleben, wie dieser Mensch ein übles Ende erlebt hat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.